Der Bayerische Rundfunk bringt Ihnen heute einen Münchner Bilderbogen, Der Monopteros, von Alois Johannes Zippel, Musik Winfried Lillig. Oh, Verzeihung. Alois Johannes Lippe, Musik Winfried Zillig. Es wirken mit Liesel Karlstadt, Irene Kohl, Thea Eichbichler, Barbara Galauner, Michel Lang, Heinz-Leo Fischer, Franz Fröhlich, Peter Tim Schaufuß, Heinrich Hauser, Fred Kallmann, Horst Reichel, die Isa Spatzen und die Kapelle Max Krieger unter der Leitung von Winfried Zillig. In München im englischen Garten, da gibt's einen seltsamen Berg. Zwar unter den üblichen Arten von Bergen, da ist er ein Zwerg. Doch jeder in unserer Hauptstadt, der kennt ihn und schreibt ihn auch groß. Es gibt halt im englischen Garten nur einen, den Monopteros. Der hat viel schon gesehen, da ist viel schon geschehen, verliebte und bittere Geschichten. So manch ewiger Schwur in der freien Natur, ganz abgesehen von Schwärmen und Dichten. Und wenn gar erst der Mond hoch am Himmel drum wohnt, da gibt's meist die glücklichsten Stunden. Und gar oft wie im Traum, und man möcht's gar nicht grau, haben zwei dort die Seligkeit gefunden. Ein Individuum schlummert selig an eine Säule des Monopteros gelehnt. Der Aufseher kommt, grünes Käppi, großer Spazierstock. Er erblickt den Schläfer zunächst nicht, weil er den Himmel augenzwinkernd betrachtet. Es ist früher Morgen. Ringe wird's heute kaum. Der Sonnenaufgang, der war ohne Morgenrot. Und Tau hat's auch gehabt. Der Himmel ist wie ausgekehrt. Obwohl, auf den dürfen wir sich nicht so mir nichts, dir nichts verlassen, wissen Sie. Weil bevor man sie umschaut, überzieht sie der. Und das zarteste Blau verdrallemanschiert sich zum saftigsten Wolkenbruch. Nein, ich komme da aus, was glaubst du denn? Schauen Sie, wenn man da so jeden geschlagenen Tag von der Früh bis auf die Nacht, da vom chinesischen Turm über den Hirschanger zum Monopteros und wieder ruck ausgeht, schön langsam, aber immer aufpasserisch und jederzeit fix auf dem Quivif, nachher kennt man sich mit den Firmamenten aus. Außerdem ein Aufseher im königlich-bayerisch-englischen Garten, der ist ja den allerhandigsten Erfahrungen geradezu ungeniert ausgeliefert. Nein, Sie werden es nicht glauben, aber ich brauche keine Universität, keine wie auch immer gearteten Bücher, die Veterinärhochschule schon gleich gar nicht. Ich brauche meine Augen und meine Ohren und was ich da alles sehe, das kann man nicht lernen. Nein. Schauen Sie, mein Revier, das ist so knapp 60 Tagwerk, nicht? Aber sie haben keine Ahnung, was da alles hineingeht an Menschen und Natur. Da braucht man die übrige Welt gar nicht. Die kann gar nicht so groß sein. Da passiert auch nicht mehr als wie da zwischen Eisbach und der Königinstraße. Naja, schauen Sie mal, Monopterus, der ist für mich der Nordpol und der Südpol, der Äquator, die Milchstraßen, weil sich da nämlich die wichtigsten Wege der Menschen kreuzen. Zum Beispiel vom Hofbräuhaus nach Weinstephan, von Dagelfing nach Nymphenburg. Also wissen Sie, da herum vom Monopterus hat man eine ganz besondere Übersicht. Und man entdeckt sogar da Zusammenhänge, wo eigentlich gar keine sein sollten. Das muss ich mir übrigens aufschreiben, das ist gut. Nein, ich schreibe alles da in ein Notizbüchlein rein. 26 solche habe ich schon daheim. Also früher habe ich ja nur die Missetäter aufgeschrieben, die Fliederabreißer, die Rasenbetreter, die öffentlichen Ärgerniserreger. Naja, gibt es ja auch und wie. Aber mit der Zeit haben sich diese Schriftdividäten mit allem Möglichen angefüllt, mit Namen, mit Sachen, mit Gewittern, mit Schicksalen und sind sozusagen ein monopterossisches Tagebuch geworden. Na, da muss ich Ihnen ein bisschen was vorlesen, was da ist. Das ist nämlich ganz interessant. Zum Beispiel da am 14. Januar 1907. Verirrung der Natur. 3/4 Meter Schnee, Sonnenschein und ein Zitronenfalter dreimal um den Monopterus geflogen. Keine weiteren Frühlingsanzeichen. Oder da vielleicht am 5. Juni 1909, ja, ein Waschermarl vom Lächel aus dem Eisbach gezogen, wo hinein selbiges aus Liebesgram zwecks Lebensabkürzung gesprungen war. Wiederbelebungsversuche sehr erfolgreich, da anschließend gleich Niederkunft mit 5-pfündigen Gaben. Folgen für mich einfache Rettungsmedaille und 7 Tage Katar. Oder da zum Beispiel, 11. August 1910, Savirot angestrichen. Seine königliche Hoheit, den Prinzregenten untertänigst und ehrfurchtsvoll bei der zweiten Bank begrüßt, wurde des Weiteren in Hochdero allergnädigste Unterhaltung verwickelt. Einen schönen Beruf hat er. Jawohl, königliche Hoheit. Was tut er so den ganzen Tag? Aufpassen, ob niemand den Rasen betritt oder zuwiderhandelt. Und dann aufschreiben, königliche Hoheit, und melden. So. Und wenn ich das wäre, in diesem Fall hätte ich schon vorher geflissentlich wegschauen, königliche Hoheit. Ihre königliche Hoheit hat dezent, scherzhaft, mit dem Zeigefinger linker Hand gedroht und rechtshändig eine sehr schwarze Zigarre gespendet. Liegt seither unter einem Glassturz auf dem Vertiko. Im Testament meinem Neffen zugedacht. Oder da am 18. Mai 1912 ein Individuum schlafend an einer Säule gefunden. Ja, jetzt sowas. Huckt da einer mitten in der bayerischen Klassik und schnarcht. Ja, da hört er doch. Hallo, Sie, Herr Nachbar. Ja, der muss einen Rüssler haben, ja, vier, die gut, nein. Hallo, Sie, Freiluft-Morpheus. Ja, gibst du das auch, halt. Hey, Sie, Herr Nachbar. Komm, Sie können da nicht schlafen, auf. Ja, das gibt's bei uns nicht. Im Feldquartier auf Hartungstein. Komm. So ist recht. Wenn Sie eine halbe Stunde so weiter sehen, sind im englischen Garten keine Bäume mehr. Wien, Wien, nur du allein. Sie, hallo, Sie sind im falschen Zug. Hey, hier ist München. Station Monopterus. Ich geniert den gar nicht. Dann werde ich gleich wach, ich denke, da pass auf. Hey, was ist der Wachtmeister? Denkst du, das wirkt immer. Gemeiner Leopold, Herr Gruber, anwesend allein ja, auf Kammer 4. Ist ja gut. Komm, jetzt geh ins Heim. Gell, sind der Bilder, da kann man nicht schlafen. Gehen jetzt weiter, komm. Ein Moment. Sie sind da in einem Irrtum befangen. Da kann man nämlich ausgezeichnet schlafen. Mhm. Wunderbar, sehr. Kann man nicht sagen, ich weiß, verboten ist. Sehr. Schlaf ist eines der heiligsten Güter. Wer möchte da was verbieten? Der Prinzregent. Prinzregent. Kenne nicht. Ich habe einen Kaiser. Ja, ja, jetzt komm, jetzt mach uns keine Witz da. Wo kommen Sie denn her? Mein Mutterl war a Wernerin. Ja, ja, Sie sollen reden und nicht singen. Komm. Wieso? Ich bin doch das Lerchel von Herrn Neuss. Ja, für mir aus sind Sie der Schaf von Persien. Nein. Nein, da bin ich nicht. Ja, ja. Bin nicht der Schaf von Persien. Wo logieren Sie? Pierissengasse 9. Wo? Pierissengasse 9. Pierissengasse, wo ist die? Josefstadt, 8. Bezirk Wien, Herr Wachtmeister. Nein, Geografie schlecht. Sie sind ja in München und nicht in Wien. Sie sind lustig. Wollen Sie mich vielleicht pflanzen? Ja, also komm, jetzt machen Sie keine Geschichten da. Wo wollen Sie denn hin? Ich muss wieder einmal in Grinzing sein. Da gibt's noch eins aufschreiben. Parasitengasse 9. Parasitengasse. 8. Bezirk Wien, Leopold Leimgrube. Hier! Wegen groben Unfugs. Schreibst du mir einen Brief, Brüderl? Ja, komm, wir sind nicht verwandt miteinander. Ha, den Brief im Schnabel. Ja, ist schon gut. Von der Mama. Komm, aufstehen, hopp. Sei nicht so grob mit mir. Oh, mein. Ich hab ihn so weiß. Ja. Ich hab dir ein Gewicht. Lass uns aus, komm, ja. Ja, weißt du was? Hä? Weißt du was? Ja, du bist auch brav, ich da. Nein. Ja. Mein Herzensbruder, weißt du was, gib mir zu Hause. Ja. Meine Hausfrau, die kocht uns ein Kaffeecherl und die hat einen Kuhglopf. Hey, da kommt der ganze Breihaus rauf. Verkauft's mich, Wand, ich fahre in den Himmel. Sie fahren nicht, sie schämen sich. Das hat noch einmal in der Früh um 7:30 schon so einen Rausch. Noch, verehrtester. Noch? Das ist die Kunst. Ja, komm. Sie verlassen jetzt den Platz, sonst mache ich Anzeige wegen öffentlicher Ruhestörung. Ja, Sie sind gut. Sie haben ja mich in meiner öffentlichen Ruhe gestört. Jetzt wird es ja los, Schöner, mein Lieber. Diesmal viel zu dumm. Ich, der ich schon mit dem Prinzregent gesprochen habe, will mir doch nicht mit seinem Besuch von Wachscheidl abgeben. Schau, ist das weiterkommen? Marsch! Sie sind nicht konzilant zu mir. Ja. Schauen Sie, ja. Ich bin ein so konzilanter Mensch. Ist ja recht. Ich gebe Ihnen recht. Ja. Es ist vor Recht, Herr Federer. Ist ja gut. Ich bin von K. Hallo, da kommen Sie mal her. Was ist hier? Da kommen Sie her, Sie haben einen Zettel am Hut. Wieso? Am Hut haben Sie einen Zettel. Ich habe was Schriftliches auf meinem Blutzer. Ja, schauen Sie mal her. Der beiliegende Herr ist im Hotel Bamberger Hof abzuliefern. Ist völlig harmlos. Unkosten werden erstattet. Ohne Unterschrift. Ist das mal an Josef, jetzt geht mir ein ganzer Kandelaber auf. Sagen Sie mal, wo bin ich eigentlich? Amanopterus. Auf was für ein Ross? Amanopterus. Ah, ich bin nicht im Prater? Na, das ist doch der englische Garten. Ist das mal an Josef, wieso komme ich nach London? Ja. Wenn Sie noch langsam deppert weiterreden, dann kommen Sie nach Egelfing. Ja, entschuldigen Sie vielmals, Herr Wachtmeister, jetzt werde ich langsam wieder nüchtern. Mein Lieber, wissen möchte ich, was einer der Fetzen Rausch gekostet hat? Ja, das waren ja 4 Rausche, Lieber. Also, da war erst einmal einer aus, ein Ben. Ja. Einer aus Graz, einer war der Deutschmeister und der 4. war ich. Wir haben ein Hitz gehabt. Ja. Ich sag Ihnen, das war eine Garde. Sie, wissen Sie, ich lasse auf alles was kommen. Ja. Auf alles lasse ich was kommen. Nur auf den Maibock. Also da lasse ich keinen Sterbel kommen. Verstehen Sie mich? Ja. Also kein Sterbel. Die sind schon mildern die Umstände. Ja, und erste Kölnerin. Oh, ich sage. Wissen Sie, Ich bin nämlich Witwer. Ja. 5 Jahre schon. Holz- und Kohlenhandlung an Grund, an Detail, allein und ohne Anhang. Ich sage Ihnen, diese Kellnerin, ganz meine Schulnummer. Ja. So schön durchwachsen. Wissen Sie, so alles da. Und ich habe hingeblinzelt. Und Sie? Hat hergeblinzelt. Und bei jedem Blinzler hat sie mir einen neuen Bock gebracht. Ja. Sie war eine sehr vorsorgliche Person. Ja, wir müssen uns aber aufblinzelt haben. Ja, das ist gar nicht zum Zählen, lieber Freund. Ja. Ich hab direkt Schädel besorgen. Vor lauter Blinzeln. Und einen Gang hat sie gehabt. Wissen Sie, so schwebend. So wie beim Hofballett. Ja. Mali heißt sie. Mali? Ja. Drittes Service im Hofbräuhaus? Was, Sie kennen Sie? Ja, wir haben am Freitag da einen Stammtisch. So, ja, Herzensbruder, ja. Gib's doch zu. Ist sie nicht ein Engel? Ja, das kann schon sein, aber mindestens sie wiegt 2 Zentner. Ah, die hat mehr. Mehr? Ah, die wird mehr. So? Ja. So. Ja, was denn? Ja. Ja, glauben Sie denn, für ein Schneidstichel voller Bahner täte ich blinzeln? Oh. Ich weiß, was ich meiner Gesundheit schuldig bin. Sie, jetzt erzählen Sie mir bloß, dass Sie da auf die Mali gewartet haben. Sie werden es nicht für möglich halten, aber ich habe gewartet. Ja. In diesen heiligen Haaren. Ist der Engel nicht geschwebt? Sieh, das ist ja die Gemeinheit. Ja. Das ist ja die Gemeinheit. Stellen Sie mir vor. Meine Freundin, die haben zwar für mein Gerstl, haben sie das Maibock gesoffen, aber dann haben sie mich hier abgesetzt wie ein Waserl. Verstehen Sie? Das ist ja die Gemeinheit, dass sie. Ist das mal und Josef, wie geworden ist? Also passen Sie auf. Ja. Also, wir haben das Hofbräuhaus verlassen, nicht wahr? Mhm. Sieh, wir waren ja so fidel, ja. Waren wir, wie ja. Wir, so, wir haben gesungen, 4-stimmig, 4-stimmig, ach, viel mehrstimmig, sag ich Ihnen. Und es hat mich auch einer heute aufgeschrieben, heute ja. Nacht. Ja, und dann haben sie mich da hergesetzt und gesagt, ich soll warten, sie schicken mir die Mali her. Und sogar gratuliert haben sie mir auch noch die Bräckerl, die sauberen. So, und dann? Und dann habe ich gewartet. Aber sie haben mir nicht die Mali geschickt, sondern ihnen. Und das ist eine Gemeinheit. Das ist ein Betrug, ist das, verstehen Sie? Ja. Und ich lasse sie alle drei, lasse ich sie einsperren. Ja. Stellen Sie nur vor, ich warte hier. Und die Mali wendet sich vielleicht die Augen aus. Na, das tut die nicht. Sie, was wissen Sie von meiner Mali? Ach, wie Sie so daherreden können? Sie verdienen ja gar nicht, von ihr bedient zu werden. Ja. Ach, wie sie mich angeschaut hat. Mir ist ganz entrisch geworden. Also ich sage Ihnen, so einen Blick kriegen Sie nie. Naja, das kann schon sein. Jetzt passen Sie auf, da haben Sie einen Hut, da haben Sie einen Zettel, okay? Ja. Jetzt gehen Sie in ein Hotel zu Ihren Freunden, damit die was zum Lachen haben. Nichts ist. Ich gehe zurück in das Hofbräuhaus und warte, bis das die Mali erscheint. Nein, die hat ja heute Dienst frei. Dann warte ich bis morgen. Ach, also Sie tun mir direkt leid. Jetzt passen Sie auf, ich gebe Ihnen die Adresse. Was? Sie geben mir die Adresse? Ja, damit Sie sich überzeugen können, dass Sie sich die Augen nicht auswählen. Amalie Staudinger, Liebigstraße 13. Staudinger. Staudinger, das ist ein Name. Von könnten Sie sich schreiben, wenn Sie so einen Namen hätten. Ja, ja. Der kommt sofort nach Leingruber. Wie haben Sie gesagt? Lieblingsstraße 13. Liebigstraße. Liebling. Ja. Ist schon gut. 13, ausgerechnet 13. Wir sind nämlich 13 Geschwister. So. Also ich kann Ihnen sagen, das ist die schönste Adresse von meinem ganzen Leben. Jetzt sagen Sie mal, woher wissen Sie die eigentlich? Na ja, vom Stammtisch und so. Sie? Ja. Haben Sie vielleicht auch einmal geblinzelt? Ja. Sie? Ja, das ist schon lange her. Das ist Ihnen ein Glück, sage ich Ihnen. Ich bin der gutmütigste Mensch von ganz Habsburg. Aber Sie in der Eifersucht, da kenne ich mich selbst nicht mehr. Da könnte ich aus dem wildesten Erdteil stammen, sag ich. Liebigstraße 13, haben Sie gesagt? Ja, ja, da ging es den Weg unter der France bei der Prinzregentenstraße nochmal, gell? Danke vielmals. Ja, bitte sehr, bitte sehr. Haben Sie eine Zigarre? Ah, das mag ich, danke. Schämste dir, ja. Fliegen müsste man halt kennen. Servus, Brüder, ja. Servus. Ja. Sie, Herr Blinzler, ja. Herr Lehmgruber. Ja, bitte. Na, das möchte ich Ihnen noch sagen, gell? Witfrau ist die Mali keine. Jungfrau. Kann man auch nicht gut sagen, weil sie schon verheiratet ist. Was? Verheiratet? Ja, schon 20 Jahre. Na. Ja, und zwar mit mir. Oh, yeah. Ja, sehen Sie, darum brauche ich nicht mehr blinzeln. Drum? Ja, drum. Sagen Sie, Herr Staudinger, wie komme ich denn da am besten zum Bamberger Hof? Ging es unter dem chinesischen Turm, das am Fiaker. Ah, ein chinesischer Fiaker. Dankeschön. Sagen Sie mir, Herr von Staudinger, und wann der nächste Zug nach Wien geht, wissen Sie das auch? Je eher, je besser. Was? Je eher, je besser. Ach so, natürlich. Ja. Kiste Hand. Anschlussversuch am untauglichen Objekt. Kein Schwolle Schä, und auch die Schwanreiter sind mir ein Schnee, sind mir ein Schnee. Zwar beide Jungen gewachsen, da haben sie Renommee, weil es gerade uns eng von denen reißt sie eine Kipf in Tee, reißt sie eine Kipf in Tee. Was hat schon so ein Großaff vom Leben für eine Idee? Mir passt das solches Gespusi nicht in mein ABC, nicht in mein ABC. Das sind halt hier schon ganz andere Leid. Wie die bloß ausschauen, das ist ein Freit. Die Stulpenstiefel und der Sporen geklirrt. Der Silberhelm und das Großbandalier. Und dann der gestandene, gemessene Schritt. Da reißt er mit. Da reißt er mit. Und gar nichts anderes wünsche ich mir. Als Tag und Nacht ein Leibhatschier. Auf einer der Stufen des Monopteros sitzt die Witwe Fanny Blasel. Vor sich hat sie einen Kinderwagen stehen. Sie strickt. Sie ist Ende 30 Jahre. Kein Wölkchen steht am Himmel, die Sonne brennet heiß. Dir wäre noch viel wärmer, wenn du erst wüsstest, was du weißt. Und Blum und Gräslein dürsten, verdorret ist das Reis. Dich tät noch viel mehr dürsten, wenn du erst wüsstest, was du weißt. Der Herbst, der ist gekommen, ist nahe Schnee und Eis. Du lägest gern im Grabe, wenn du erst wüsstest, was ich weiß. Ein schönes Lied ist das. Meinerseits. Bin ich jetzt erschrocken? Entschuldigen Sie, sind jetzt so versunken gewesen da, gell? Ja, ja. Mit Erlaubnis. Ja, ja, Gens, das ist mir manchmal so. So. Sind Sie es vielleicht nicht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Dann wären Sie mir direkt leid. Warum? Das ist nämlich wunderschön. Ja. Ja, ich hab nichts zum Versinken. Da ist man ganz aus der Welt. So hinterm Mund. Ich bin's oft. Ja, ich merk's. Weiß jetzt der, was Sie wissen noch? Wer? Was? Ja, das Lied, was ich da gerade gesungen habe. Ach so, aber das ist ja bloß ein Lied. Ja, aber dann kommt das nicht raus mit dem Wissen. Ja, Sie sind komisch. Was? Was soll denn da schon rauskommen? Also, Sie wissen es selber nicht? Nein. Ach so. Das ist schade, das war ich gerade neugierig gewesen. Ja, Sie, das ist gut. Jetzt fällt es mir selber auf. Wenn du erst wüsstest, was ich weiß. Ja. Oh, das ist komisch, ich weiß ja gar nichts. Ja, mein, aber eigentlich müsste man das schon wissen, gell? Ja, das meine ich ja. Ja. Sau dumm ist das. Das ist bei denen Liedern meistens. Ja, ja. Aber schön sind sie halt doch. Ja, wenn man es nimmt. Sie, hör auf, sehr bittchen. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht einen Hatschier gesehen? Ja, ja, ja. Ja? Ja. Gestern in der Residenz, zwei sogar. Nein, halt, da herum. Okay, da brauchst du gar nicht so 10 Gebote mäßig pfeifen, gell? Sieh, das ist ein sehr solider Herr. Ja, aber pinklich ist der für nicht, mein Lieber. Wieso? Na, weil sie schon eine geschlagene Stunde da hocken jetzt. Ich bin ja bloß früher gekommen, dass der Platz nicht besetzt ist. Ach so. Ja, und außerdem ist es halt so schön. Ich bin nämlich so naturliebend. Ach so. Ja, ja, so. Hat Schier ist schon auch ein Stück Natur. Nicht die schlechteste. Die Pensionsberechtigung. Oh, wir kennen uns ja nur ganz flüchtig. Ja, weil das war ja auch mal. Die flüchtigen Bekanntschaften, die enden meistens in einer dauerhaften Ehe. Da nützt es ja nichts, wenn man die schlechtesten Vorsätze hat. Aber jetzt gehe ich. Da sehe ich Ihre flüchtige Bekanntschaft daher, hat Schier. Ui, ja, um Gottes Willen. Ja, Sie ging es zu. Hm? Der ist nämlich furchtbar eifersüchtig. Ja. Ja, besonders auf ein bisschen eine Uniform. Ja. Ja. Sie, Herr Aufseher, sagen Sie mal, sagen Sie ehrlich, schau gerecht zerrapft aus. Na, gar nicht, wirklich nicht. Und außerdem hat der Herbst ja besondere Vorzüge. Ui. Wünsche viel Vergnügen. Auch für später hinein. Ui. Singen bald im Lenze die Vöglein ihre Weiß, noch heller Herz zu singen, wenn du nur wüsstest, was ich weiß. Du Knäblein in der Wiege, du schläfst und wirst ein Greis. Du würdest gar nicht größer, wenn du nur wüsstest, was ich weiß. Habe die Ehre? Jesus, der Herr Lindl. Ich habe Ihnen gar nicht kommen hören. Vor lauter Singen. Singen kann man das nicht heißen. Ja, früher, oh, da habe ich ja noch ganz hoch hinauf können. Ja, ganz hoch hinauf können. Aber jetzt, wissen Sie, die Herbstnebel des Alters legen den Mehltau der Vergänglichkeit auf die goldensten Kehlen. Das Herz möchte wohl noch singen, allein die Zunge bricht, oder wie das heißt. Sie wissen schon, was ich meine, gell? Ich hab meinen Lebtag nie gesungen. Nein, als Bub auch nicht, als ganz Kleiner. Da hab ich Pfiffe. Ja, was sie nicht sagen. Was ist denn das? Das da? Ja, Kinderwagel werden es wohl noch kennen. Ist besetzt. Ja, meinen Sie, fahrt die Windelschäßen leer spazieren? Bur oder Madl? Ein Madl ist ein herziges Putzel. Franziska heißt, genau wie ich. Alte? Sieben Monate jetzt. Sieben Monate. Also Fasching. Ui, Sie können aber geschwind rechnen. Und der Vater? Oh mein, das ist so eine Geschichte. Aha. Ja, mein Gott, Herr Lindl, Sie wissen ja selber, wie es zugeht im Leben, ne? Wissen tue ich schon, aber passen tut es mir durchaus nicht. Ja, mir passt es auch nicht. Aber wir können es doch nicht ändern. Und wenn wir uns auf den Kopf stellen, alle zwei? Ein Hatschier stellt sich nicht einmal allein auf den Kopf. Geschweige denn paarweise. Na ja, mein, man redet ja nur. Okay, komm, setzen Sie einen halt ein bisschen her. Ich stehe lieber. Aber Sie sind halt komisch. Wundert Ihnen das? Na ja, dass Sie Grundsätze haben. Eiserne. Ja, sehen Sie gerade, das gefällt mir so an Ihnen. So. Ja, aber deshalb muss man nicht gleich über jeden Menschen den Stab brechen. Mei, wenn Sie wüssten, wie viele schwache Stunden es in einem Menschenleben gibt. Für einen Hatschier gibt es nur starke Stunden. Na, ja, es kann aber nicht jeder Mensch ein Hatschier sein. Das wäre furchtbar. Sie sagen es selber. Na, schauen Sie, also da ist so ein Mädel. Mädel ist gut. Jawohl, nicht jede muss gleich ein Schlampen sein. Ne? Ja, ein Mädel, nicht? Und die hat nichts vom Leben. Und dann kommt einer, der ist fesch und redet dir das Blaue vom Himmel runter und markiert den Kavalier hinterm vorn. Und nach der zweiten Redoute glaubt sie an die ganz große Liebe. Und dann ist auf einmal fort, der Herr Kavalier. Und das Einzige, was er zurücklässt, schreit und... Naja. Ja, mein, es ist schon sehr traurig. Traurig, sagen Sie? Ein Schand ist, Frau Blasl. Ja? Seit wann kennen wir uns? Seit von Leichnam. Jawohl. Ganze 4 Monate. Es war ein sehr heißer Tag. Ja. Ich bin neben den Hoheiten hergegangen. Sie sind in der Perusergasse gestanden mit den Blauseidenen und haben mich angeschaut. Und die ganze Prozession hernach habe ich nichts anderes mehr gesehen, als wie das Blauseidene und ihr Geschau. Und ich habe gemeint, dass ich dem Schicksal persönlich begegnet bin. Mir war es genau so, Herr Lindl. Und 3 Tage später, wie ich das Bier geholt habe, beim Bauerngürtel zur Brotzeit für die Wach, da habe ich Sie wieder getroffen. Ja, ganz zufällig. Gell? Zufällig oder nicht, das ist eins. Wir haben Worte gewechselt. Ja, sehr schön ist sogar. Schön oder nicht, das ist eins. Jedenfalls war ich leicht verwirrt. Der Schenkkenner hat es gespannt und hat mir schlecht eingeschenkt. Ich hab's nicht gemerkt, aber meine Kollegen. Oh, das tut mir aber sehr leid. 6 Briefe haben wir uns geschrieben und 3-mal sind wir miteinander gegangen. Ja. Im Hirschgarten, beim Ewelbrei und zum Aumeister. Ja, zuerst sind wir Schifferl gefahren am kleinen Slosi und sie haben mich angespritzt. Ja, und wissen Sie noch das Rehn, wie uns das angeschaut hat. Ja, und ich hab mir Blasen gegangen in meiner linken großen Zehe. So groß wie der Daumennagel, wissen Sie es noch? Ja, und heim sind wir dann mit dem Fiaker gefahren und wie wir beim Baronbergl waren, da ist der Mond aufgegangen. Ui. Also ich hab noch nie in meinem ganzen Leben einen so schönen Mond gesehen. Auch nicht mit dem Xaver, meinem Seligen seinerzeit in der Menteschweig. Der war damals bedeutend kleiner, wenn er mich noch erinnern kann. Größer oder kleiner, das ist eins. Damals haben sie mir erzählt, wie sie die saure Leber machen, ja, mit viel Zwiebeln, den Krautsalat leicht überbrüht mit heißen Speckbröckeln drüber. Stimmt's oder nicht? Ja, es stimmt. Und dass ihnen die Rindsuppen vom Wartschenkel am liebsten ist und dass sie zur Schlachtschüssel partout keine Kartoffeln mengen, sondern Semmeln knödeln. Ich habe mir alles gemerkt. Ja, das waren schon sehr weitgehende Geständnisse. Mhm. Naja, dass ich ihnen nicht zuwider bin, das habe ich gleich gemerkt. Und das vielleicht auch, dass wenn ein Hatschier mit einer gestandenen Frauensperson 3-mal zum Bier geht, es fast schon so viel ist wie standesamtlich. Herr Lindl, geahnt habe ich. Psst, einen Moment, bin noch nicht fertig. Ja, was haben Sie denn bloß? Sie werden es gleich spannen. Ich bin keiner von diesen gewissen Kavalieren. Ich bin eine Standesperson. Ich bin auch kein Springinkerl. Meine Leidenschaftlichkeiten, die haben was Gesetztes, wie es sich für einen Hofbeamten gehört. Ja, sehen Sie, gerade das gefällt mir so an Ihnen. Und wenn ich was meine, dann meine ich es ernst. In der Liebe bin ich kein Schnellfeuer, Beni. Ein Mann muss wie eine Eiche dastehen, an der sich eine Frau wie ein Efeu hinaufranken kann. Ja, Frau Franziska Blasl, heute war ich zum Äußersten entschlossen. Geht ja auch alles so schön stimmen. Sie, eine respektable Witwe mit dem schönen Hausstock und der Kramerei in der Mandelstraße. Ich zur engsten Umgebung der Wittelsbacher gehörig mit Pensionsberechtigung. Die gegenseitige Zuneigung wie auch in genügendem Maß vorhanden. Daumen konnten uns nicht schöner zusammentragen. Ja, so war, Herr Lindl. Und so viel schön. Kurz und gut, ich war entschlossen, heute an dem schönen Sonntag und quasi auf königlichem Erar Ihnen meine Hand fürs ganze Leben anzubieten. Oh. Und jetzt hocken Sie da mit dem gefüllten Kinderwagen. Ja, aber Herr Lindl, das Kind schlaft ja. Das braucht uns doch gar nicht genieren. Ja, wie reden denn Sie? Sie meinen Kinder nicht. Ja, verstehen Sie nicht in einem solchen Augenblick sowas? Ja, aber Herr Lindl, wenn ich das gewusst hätte, dass Ihnen das Wurzel so geniert, dann hätte ich es natürlich daheim lassen. Also jetzt weiß ich nicht, sind Sie bloß dumm oder auch raffiniert? Ja, Sie, gell? Wie reden denn Sie mit mir, ha? Wenn man halt mit einer ehrbaren Witwe redet, der so halbseitiger Kavalier nach der zweiten Redoute durch ist und die sich dann geschwind beim Umgang einen Hatschier anlacht? Ja, um Gottes Willen, Herr Lindl! Ja, jetzt geht mir erst ein Licht ab. Ja, was fällt Ihnen denn ein? Ha? Oder machen Sie Witz? Ist das Kind vielleicht ein Witz? Sie, jetzt trifft mir aber gleich der Schlag, gell? Das Kind da, ja, das gehört doch nicht mir. Das gehört doch meiner Näherin. Die ist bei mir auf der Stör. Ein Brautkleid macht's mir. Und weil das Kind den ganzen Tag noch nicht in der frischen Luft war, jetzt habe ich es mitgenommen. So. Und jetzt glauben Sie, Sie sind ein ganz schlechter Mensch. Oh, ich riemfig. Und das soll Liebe sein, mir sowas zutrauen. Ich gehe ja degradiert. Ich gehe ins Wasser. Fanny, mach mich nicht unglücklich. Oh, Schatz. So. Jetzt hast du das Kind aufgeregt. Warum hast du denn gleich so schreien? Ja, eigentlich hätte ich ja nur viel lauter schreien müssen. So freut's mich. Geh, lass mich doch aus jetzt, ja. Kind schreit. Die ist gewiss nass, die Kleine. Ja, was süße Leute. Ist mein Putzi auf, die Wach? Hat der böse Mann Wuhu gemacht? Na, nur nicht fürchten. Böser Mann ist wieder tanzbrav. Ja. So. Ja, um Gottes Willen. Jetzt schauen wir mal. Oh, der ist ja patschnass. Ja, was süß. Na. Ja, alles ist nass. Ja, was süß denn das? Hat mein Putzi-Wutzi Wissi-Wiesi denn das? Schön, wie du das kannst. So, das werden wir gleich rumwarten. Ja, mei, das schwimmt ja alles. Ein solches Super. Okay, bitteschön, hebst dabei, okay? Hebst es dabei, bis ich das Wagelgericht hab, ja. Na, was sowas. Kannst du mir einfach ein Kind zulegen? Ja, also so kann man sie täuschen. Wie du da stehst. Ein Beutel zum Malen. Ja, so müsst ihr mich sehen. Wer? Der Prinzregent. Ja, der tat dich sofort befördern. Oder pensionieren. Heute tust du es wie ein Maskerl. Dem bin ich halt mehr gewohnt. Okay, komm, gib's her. So, jetzt sind wir schon fertig. So, jetzt komm her, mein Schnutzerli. Siehst du es da? Jetzt sind wir wieder tanztrocken. Ja, halt mal. So ist recht. Jetzt haben wir unseren Tutsi verloren. Ja, wo ist denn unser Tutsi? Hey, da ist er. Da ist er, ja. So, jetzt schau her. So, Putzli, da. Meister, komm, Wuchsel macht's. Siehst du, jetzt gefällt's mir selber. Ja, jetzt. Aber das meine, wenn's wahr, gell? Na, mei, mit der Zeit hätte ich mich auch dran gewöhnen. Aber so ist er doch lieber. Ich sag gar nichts mehr. So, und dabei hättest du noch unbedingt heute ganz feierlich um meine Hand anhalten wollen. Fanny, mir ist mein ganzer Hals als wie ein Reibeisen auf den Schrecken auf. Weißt du was, gehen wir nie wieder zum chinesischen Turm? Ja. Nach der ersten Masse sind wir verlobt und nach der dritten reden wir nur mehr vom Standesamt. Ja, so ist. Nacht, ein Leibhatschir. mehrstimmiger, persönlicher Monolog des Monopterosses. Und der König Ludwig dem I. hat mich Herr von Klenze gebaut. Anno 33 war's so im Sommer und die Münchner, die haben nicht schlecht geschaut. Schon wieder ein griechischer Tempel, ja, wird mit dem Zeigekorup von dem klassischen Graffel, da hätt' man in München schon mehr als nur. So haben's geschimpft und krankelt und gemasselt. Mich hat das gar nicht betrübt. So sind's heut die Münchner zerspinsens und noch sind's auf einmal verliebt. Unser Narren gefressen und auf mich sind schon ganz versessen. Denn was war denn der englische Garten bloß? Ja, was war er denn bloß? Ohne mich, ohne mich, ohne mich, den Monopter. Ja, einer meine mit der zugespitzten Hosen. Ging es da aus dem Rasen raus? Sie spinnen der Teffelkot. Ja, hört denn der nicht, gibt's denn sowas? Aus dem Rasen soll es rausgehen. Sie herbstzeitlose, sie unrasierte. Wie bitte? Gemäht. Ja, ja, uns können Sie nicht lesen. Die Anlagen werden im Schutze des Publikums empfohlen. Ging es ins Erdinger Moos mit denen eine Chitterbuck lassen. Aber nicht über einen zivilisierten Rasen. Links geht's zum Picasso. Jetzt hat er's gespannt. Jetzt geht er. Aber wie er geht, mein Lieber. Wie wenn er Zimtstange in seine Realhosen drin hätte. Oh, der wird schauen nach einem Jahr in Andernach. Mein Lieber, der ist ein gefundenes Fressen für den Ausschuss da. Ja, ja, ja. Aber so sind's heutzutage, gell? Die finden den richtigen Weg nicht mehr, aber wenn sie ein Gmaz Wiesel sehen, dann sind sie schon drin mit ihren Latschen. Und ich habe den ganzen Tag geschießen nachher, nicht? Ja, so geht's, wenn man als kleines Kind nicht mehr an den Schwarzen, sondern nur an den dritten Mann glaubt. Herr Aufseher, ach, bezahlen Sie bitte vielmals, haben Sie ihn nicht gesehen? Ihn wen? Meinen Vogel. Hä? Meinen Kanarienvogel. Gelb ist er. War er gelb? Ja, wirklich. Ja. Er ist mir davon. Ja, das, der wird sich halt geschreckt haben. Und heute früh hat er noch so schön gerollt. Ja, das war Notwehr. Mhm. Einen Atemzug nur habe ich das Fenster aufgemacht und weg war er. Im Schlafzimmer? Nein, beim Frühstück. Ach so, ja, aber nicht Klischee. Ja. Naja, da haben wir es ja, dann ist ja der Fall ganz klar. Nicht? Ach, Sie haben ihn gesehen? Nein, aber ich war auch davon. Oh, er war mein Ein und Alles. Der Kanari, meiner sind sie aber sehr genügsam. Er hat so schön gesungen und dabei habe ich immer an einen Tenor von der Staatsoper denken müssen. Die sind aber nicht gelb. Ach nein, das nicht, aber... Naja, aber zwischen dem Gelb und dem, was Sie meinen, finde ich keinen Zusammenhang. Weil Sie nicht geistig denken. Ach so, ja, ja. Sie passen auf, ging es dann über ins Haus der Kunst. Da sind mehrere, die wo einen Vogel haben. Vielleicht ist er dann übergeflogen auf Brautschau. Nein, ja. Ja, das könnte sein, ja. Danke vielmals. Bitte sehr, bitte sehr. Ja. Oder Sie passen auf, ging es in den Herkulessaal, in Musica FIFA. Da haben wir am Freitag mehrere Pfiffe. Dankeschön. Ja. Sie meinen, dass das nicht gibt, haben Sie eine Ahnung, mein Lieber. Da herumlaufen ganz andere Figuren umeinander. Da war einmal, kann ich nicht genau sagen, wann das war, was man sagt. Das war am 24. Juni 1925. Da hat bei Mondschein, da drunten in der Wiesen, da eine weibliche Person ganz eigenartige Bewegungen gemacht. Sie war begleitet mit einem Taschentuch in der linken Hand. Und da hat sie immer in der Luft, so nach den Glühwürmchen, hat sie so gefächelt und ist immer so kupft. Ne? Also ich sage Ihnen, Drama, wenn man sowas tat, nachher hätte man am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen. Also wie gesagt, ich näherte mich langsam, aber aufmerksam. Und nach einer Weile habe ich sie gefragt, wer sind Sie? Und dann hat sie noch einen Hupfer gemacht und hat gesagt, elender Faun, Weiche, ich bin eine Nymphe. Nein, aber die Stimme, sollten Sie gehört haben, die Stimme. Als wie wenn einer durch ein Astloch von einer Margarinekistel die Wolga-Schleppe singt. Also mich hat es ja nicht weiter geniert, gell. Ich habe gesagt, so eine Nymphe sind Sie. Ja, was suchen Sie herum im Englischen Garten? Na, kehren Sie hinaus nach Nymphenburg, Marsch! Und weg war sie wie nix Richtung Königinstraße. Ja, also wie gesagt, ich hätte sie gerne in Natura vorgeführt. Aber so ein kleines Taschentücherl haben wir nicht. Außerdem kommt schon wieder jemand, scheint ein Student zu sein. Der geht auch ganz nachdenklich. Also entweder hat er kein Geld und er überlegt sich den Brief an seine Erzeuger, oder er ist einem lyrischen Gedicht auf der Spur und probiert mit seinen Fußfersen Versfüße aus. Ja, das interessiert mich weniger. Aber vielleicht Sie. Der Student hat sich gesetzt, aus seiner Mappe hat er einen Schreibblock hervorgezogen, aus der einen Tasche einen Kugelschreiber. Er sinnt vor sich hin, er scheint zu träumen. Und nun beginnt er zu schreiben. Liebe Eltern, es geht mir gut und ich bin gesund. Entschuldigt, wenn ich stenografiere, aber das geht schneller. München gefällt mir immer besser. Das heißt, die Universität ist vorzüglich und übertrifft in wissenschaftlicher Hinsicht alle meine Erwartungen. Es gibt aber auch genug zu arbeiten und das Studium lässt mir eigentlich zu nichts anderem Zeit. Er hört mit dem Schreiben auf, er träumt, er spricht mit sich selbst. Ein schöner Tag heute. Wäre eigentlich Unsinn, im Hörsaal zu sitzen. Wie viele wirklich schöne Tage gibt's denn schon? Wer da einen wissentlich versäumt, nun, der ist nicht wert zu leben. Och, wie das Heu duftet, mitten in der Stadt, für die Kühe der staatlichen Verwaltung, der Gärten, Schlösser und Seen. Aber eigentlich hätte ich's doch der Toni sagen müssen, dass ich heute schwänze. Die hätte sich sicher auch freimachen können. Ich telefoniere sie an. Treffpunkt Umrabat. Die Gerdi versetzt sich einfach. Die hat vorgestern in der Seerose auch nur Augen für den Heiko gehabt. Außerdem gefällt mir die Doni viel mehr. Schwarzer Rossschweif, blaue Augen, aparte barocke Konturen. Er schreibt weiter. Aber, liebe Eltern, besonders die Übung barocke Plastik macht mir viel Spaß. Ich beherrsche die Materie schon sehr gut. Gerade dafür ist München ein idealer Ort. Man findet die Studienobjekte direkt auf der Straße. Und wieder beginnt er zu träumen. Für den Louis Armstrong schwärmt sie. Aber auch Gedichte mag sie. Das Gras ist schon geschnitten Der Flieder ist verblüht. Nee, schnell aufschreiben, das ist schon geschnitten. Nee, gemäht wäre doch vielleicht viel besser. Nein, bleib mal bei geschnitten. Verblüht, glüht mit Süd. Moment mal. Des Himmels bläue Glüht. Ja, das ist die vierte Zeile, die ist gut. Glühendes Blau, das kann so bleiben. Aber die dritte, geschnitten, geritten, litten, Schritt. Jetzt haben wir's. Die Bäume stehen wie Bitten. Ja, das geht. Das Gras ist schon geschnitten, der Flieder ist verblüht. Die Bäume stehen wie Bitten, des Himmels bläue Glüht. Ach nee, es ist doch Quatsch. Es reicht noch saures U-Land, man gar nicht, damit darf hier ja gar nicht kommen. Aber er dichtet weiter. Das Heu wartet dürr auf hungrige Kühe. Den letzten Flieder hat ein Zuhälter gestohlen. Der Himmel gießt seine waschblaue Brühe, glitschig wie Armstrong-Trompeten über ein blindes Zebrafohlen. Ja, also wenn sie das liest, das wird ihr wahrscheinlich auch nicht geben. Er dichtet noch einmal. Doni. Doni? Antonje! Ja, das ist gut. Antonje, deine Füße in gemähten Grasschwaden, dein Pferdeschwanz im Flieder verloren. Antonje, in deinen Augen ist himmelsblau vergoren. Antonje, an deinen herrlichen Gestaden, Heu verschworen, will ich mich baden. Antonje, ja, das kann sein, das passt ihr. Das steckt ihr im Unrabat heimlich zu. Er fährt fort, liebe einen Eltern, Brief weiterzuschreiben. Ach nee, das habe ich ja schon zweimal geschrieben. Was ich euch noch schreiben wollte, ich habe mein Zimmer gewechselt. Meine verflossene Wirtin, wenn ich nach 10 Uhr noch Licht gehabt habe, welchen des Studierens, die hat ihnen Mordspektakel gemacht. Die neue ist sehr nett, auch nicht teurer. Sie hat einen Sohn, Doni. Mit dem verstehe ich mich sehr gut. Wir gehen auch manchmal zusammen spazieren, zum Monopteros, zum Ungrabat. Er versteht etwas von Literatur und Musik. Ach, verzeihen Sie bitte vielmals, wie ist mein Kanari ausgekommen? Sie haben ihn nicht gesehen. Was denn, den Kanarchen vor? Ja, gelb ist der. Nee, es tut mir leid, aber ich habe nicht gelbes Fliegen sehen. Außerdem habe ich studiert. Pardon. Pardon, verzeihen Sie bitte vielmals. Liebe Eltern, ich sitze am Fenster meiner Stube. Im Hause gegenüber sehe ich einen Käfig mit einem zitronengelben Kanarchenvogel. Er singt, während ich an euch schreibe. Und ich wünsche, ihr könntet aus meinen Zeilen seine hübschen Koloraturen vernehmen. Schon wieder dichtet er. Diesmal blitzartig. Jetzt hab ich's. Gelbe Kaskaden, wie von Kanarchenfächeln. Picasso blaues Gras und der Kirchturm durchstochen im Himmel. Müde bin ich, Pferdeschweife, blau-schwarze Winken. Und ich überlege, ob es wirklich mir gilt. Er setzt sich und endlich schreibt den Brief zu Ende. Eine Bitte habe ich noch, vielgeliebte Erzeuger. Der Umzug. Zwei Exkursionen und einige notwendige Bücher haben mein Budget in Unordnung gebracht. Ich brauche diesen Monat, selbst wenn ich mich aufs Äußerste einschränke, noch 75 Mark. Es tut mir leid, aber es ist eben so. In freudiger Erwartung, euer Sohn Andreas. So, und nun auf zum Telefonieren, welchen dem Unrabat. Fortsetzung des monopterossischen Monologes. Noch nicht lang und ich bin nicht mehr einsam, schon bewegt sich beharrlich nach ihr. Ein Paar von fast biblischem Alter, was die zwei bloß möchten von mir. La, la, la, la, la, la. Denn an ihr haben sie Narren gefressen und auf mir. Das Ehepaar tritt auf. Er klein, verschrumpelt. Sie pompös und umfänglich. Sie schnauft. Anzeichen einer sorgsam behüteten Angina pectoris. Okay. Lauf du nicht, Corso. Ich konnte ja nicht mehr schnaufen. Nein, ich komme euch vor wie damals. Ja. Da sind wir ja direkt gesprungen. Ja, und mir kommt's vor, als wenn du mich direkt auf die Zugspitzen aufschleppst. Aber geh, Kathi. Die Erinnerung muss dir das bis last mal schon wert sein. Ja, wenn ich das ehrlich sag, ich hab damals nicht solche Herzklopfen gehabt, als wir heute. Aber ich, ja. Wie ein Dampfhammer hat es geschlägt bei mir, ja. Weil ich doch nicht gewusst hab, ob du ja oder nein sagst. Ja. Ich hab schon gewusst. Was? Dass ich auf jeden Fall... Ja, sagen wir. So? Ja. Dann hätte ich mich gar nicht so aufregen brauchen damals. Nein. Dann war also meine ganze Nervosität für die Katz. Nein, für mich, ja. Ganz kasig warst du damals. So? Ja. Und du warst viel dünner. Ja. Und zittert hast du damals. Zittert? Ja. Weil ich es gemerkt habe an die Strohblumen, die du in der Hand gehabt hast, ja. So? Ja. Das hast du gemerkt. Ja, bis du es endlich rausgedruckt hast, dass du mich magst. So. Ja. Rausgedruckt habe ich das damals so. Schau, Jackerl, ich hab's doch schon lang gewusst, dass du auf mich aus bist. Ja. Hast aber nie nichts dergleichen erkennen lassen. Nein. Meine Mutter hat immer gesagt, borzen lassen die Mannsbüder. Nur nicht merken lassen, dass man es braucht. Dann wären es zahm wie ein Lamperl. Ja, so. Ja. Und das sagst du mir heute am Tag der goldenen Hochzeit. Ja. Borzen lassen. Lamperl! Geh, okay, Jagerl. Das ist doch alles so alter Schnee, gell? Weißt, mir ist selber recht schwer gefallen damals. Am liebsten war der gleich um den Hals gefallen. Oh, so. Ja. Wenn ich aber nun nichts gesagt hätte. Nix? Ja. Na, hätte ich das schon ausgekitzelt. Ja. Ja. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Mein Kanarienvogel ist ausgekommen. Sie haben ihn nicht gesehen? Nein, nein, wir singen selber. Ja. Spannend ist das nicht. Ja. Ihren Vogel sucht's, gell? Ja, mei. In der Not frisst der Teufel fliegen. Ja. Ja. Du schau, ja? Vor 50 Jahren, ja? Ist am Radl gestanden. Ja, ganz heiß und kalt ist mir gewesen. Ja, Zeiten, ja. Zeiten waren das. So, ja. Ja, weißt du, Jackerl, solche Leidenschaften gibt's heute gar nicht mehr. Ja, nun, mei, was willst du denn schon verlangen im Zeitalter der Kunststoffe? Ja, und des Schaumgummis. Ja, das auch. habe ich nie nötig gehabt. Nein, nein. Da müsste ich lügen. Ja. Wir waren noch echt romantisch. Dauerhaft. Ja, ja, ja. Ja. Du. Hä? Du, da ist er her. Ja. Da sind wir noch eingekratzt in die Säule. Ja. Ein Herz und ein Pfeil. Ach ja. J und K und drunter die Jahreszahl 1905. Ah ja. Das hat auch gehalten. Ja, stimmt, mei, ist das schön. Du, Kathi, ja? Sind wir fest? Ja. 1955 ja. Kratze ich jetzt ein und darunter immer noch gültig. Ja, aber schick dich. Da kommt der Aufseher. Wenn der dich sieht, dann kostet es 10 Mal. Ja, bin schon fertig. So, und jetzt gehen wir Kaffee trinken. Ja. Am kleinen Hesseloher See. Ja, und der mal Schifferl fahren. Gut. Oh. Wie damals im Mondenschein. Ach, ja, genau. Die haben gemeint, ich hab nichts gespannt da, die zwei. Die haben eine Ahnung von meinem Scharfblick, mein Lieber. Sehen Sie, das hat uns an das Ziel sofort am Gang, wenn einer irgendetwas angestellt hat, nicht wahr? Die zwei haben einen ganz gewissen bisslerischen Gang gehabt, zum Beispiel. Und wie er das Stilett wieder eingesteckt hat, wie nach einem doppelten Lustmord. Mal da schauen, was die zwei da angestellt haben. Aha, da schau her. 1955, ja, ich sage, ja, Respekt, alle Hochachtung. Sehen Sie, da nimmt sogar ein Aufseher stramme Haltung an und vergisst die Ahndung eines solchen Vergehens. Es wird heute gar nicht mehr gemacht, sowas. Nein. Heutzutage wird die Liebe mit einem Kugelschreiber auf einen Abreißkalender notiert und nötigenfalls wird halt noch die Mine ausgewechselt, nicht? Name, verehrtester. Name, der Professor. Na, wie steht das? Werte befinden? Ach, der Föhn. Der Föhn, ja, was ja. Nicht sagen, gell? Ja, die ganze Nacht schon. Ja, sehen Sie, ich spüre da gar nichts. Ja, Sie sind eben Autochtoner. Was bin ich? Sie sind ein Eingeborener. Ja, aber Herr Professor, die Eingeborenen waren zu unserer Zeit ja schwarz. Nein, ich meine... Sie sind hier geboren. Nein, in Truchtlaching. Ja, aber jedenfalls sind Sie doch ein Bayer. Ja, da ist es für einen anständigen Menschen gehört, nicht? Ja, und da sind Sie eben immun. Das sind bei uns nur die Abgeordneten. Ich meine, Sie sind unempfindlich. Ja, das sind Sie auch. Nein, ich meine, Ihnen tut der Föhn nichts, weil Sie sind ihn eben gewöhnt. Ja, da haben Sie eine Ahnung, Herr Professor, mein Lieber. Mir macht der Föhn mehr zu schaffen als wie Ihnen. Ach. Ja, schauen Sie an solche Tag, da muss ich ja doppelt aufpassen, nicht wahr? Ja. Da sind die Gesetzesübertretungen ja viel häufiger wie sonst. Ach. Die Liebespaare, die versetzen sich nicht und die unmöglichsten Dinge bleiben liegen. Die muss ich nachher aufs Fundbüro tragen. Können Sie? Ja, Sie haben keine Vorstellung, was die Leute bei so einem warmen Wind alles liegen lassen. Ach, ja. Gebisse und Rasierapparate und Gebetbücher und Lippenstifte und 4 von Limburger. Steuerbescheide. Und Schachtel mit weißem Mais, ein rosa Büstenhalter und einmal sogar ein Kinderwagen mit Zwillingen. Die Kinder, die pritscheln alle Augenblick in die Hosen. Da auf der Bank hat ein berufsmäßiger Stadtrat einmal einen Handstand probiert. Und da droben hat ein Bassgeiger von der Staatsoper am hellen Tag gespielt. Guter Mann, du gehst so stille. Sehen Sie, Herr Professor, Ihnen macht der Föhn Kopfschmerzen, mir macht er Arbeit. Ja, ja, das ist ja ganz interessant, was Sie da sagen. Aber wissen Sie, die Sache mit dem Föhn, das ist eine sehr ernste Sache. Ja. Über das Ausmaß seines Einflusses hat man noch gar keine Klarheit. Sehen Sie, gewisse Eigenschaften des Bayerischen scheinen mir direkt von ihm, wenn auch nicht direkt hervorgehoben, aber doch wenigstens mitgestaltet zu sein. Mhm. Tja, das geht bis in die Politik. Ja, anders könnte ich mir die Spielbanken auch gar nicht erklären. Naja, also ins Detail brauchen wir natürlich auch nicht zu gehen. Ja, gut, dann bleiben wir beim Stadtrat, nicht? Nein, ich meine doch die große Linie. Ach so, ja, die findet man mehr bei den Filmbürgschaften. Ja, ich meine, wissen Sie, die Bayern, das sind eben Föhnmenschen. Ja, wir haben schon auch windige Brickel da. Ja, wissen Sie, diese Art von nervöser Vitalität, von gefühlsbetonter Grobheit, von ehrlicher Bosheit, von vulkanischer Mimosität. Kennen Sie den Stadtrat Bösel? Kennen Sie den nicht? Nein, das tut mir leid. Ah, den will man vielleicht auch. Moment mal, Herr Professor. Ja? Das war eine private Äußerung. Der Bayerische Rundfunk und ich sind dafür nicht verantwortlich. Sagen Sie mal. Sagen Sie mal, Kopfschmerzen haben Sie wohl nie, was? Habe ich auch, deshalb im Jahr dreimal. Ja, beim Safator, beim Maibock und beim Oktoberfest. Ja, sehen Sie, das hängt auch mit dem Föhn zusammen. Mhm. Ja, die Bayern haben ganz instinktsicher diese drei Festivitäten erfunden, um den Einfluss des Föhns zu neutralisieren. Aha, bei Ihnen hängt also jede Art von Starkwind mit dem spezifischen Luftdruck zusammen. Sie, da bringen Sie mich aber auf eine gute Idee. Ja, um Gottes Willen, Herr Professor, bloß nicht. Und Sie sind im Stand und schreiben ein Buch. Ja, davon lebe ich doch. Ja, was Sie schon leben heißen, mein. Oh, bitte, auch der Geist nährt. Ja, mir ist ja drum lieber, kann's lieber. Entschuldigung, Herr Professor, der Föhn spricht aus mir, der Föhn. Ja, ich verstehe schon. Wissen Sie, jeder bringt dem Föhn seinen Tribut. Ich habe eben dauernd Kopfschmerzen. Ja, da wäre Joghurt gut. Wie? Ah, Yoga. Kopfstand, Herr Professor. Ja. Dann kann der Föhn nur die Füße bestreichen, nicht wahr? Und findet allenfalls als Angriffspunkt ein Hühnerauge. Tut's weh? Ja. Ach, verzeihen Sie bitte, wenn ich Sie noch einmal belästige, sind Sie ihm vielleicht auf der Spur? Keine Spur, wir haben hier in der Gegend nichts Kanarienvogel-ähnliches gesehen. Ich bin untröstlich. Ja, das kann ich Ihnen nachfühlen, aber mei, das ist natürlich... Katzen habe ich drei gesehen. Oh Gott! Ja. Sie glauben doch nicht. Was heißt da glauben? Sowas geht schnell. Mei. Schauen Sie, der Vogel hat doch keine Ahnung von der Grausamkeit der Natur. Ach, das wäre entsetzlich. Ja, schauen Sie, der huckt da und singt und denkt an gar nichts. Und mitten in der höchsten Koloratur tut es einen Schnapper. Und dann hat er ausgerollt. Oh. Ja. Na, das ist aber ein schöner und ein schneller Tod. Oh. Es muss ja nicht so gewesen sein. Vielleicht hat er Heimweh. Und ist schon längst zu Haus. Ach ja, das könnte sein. Ja, so wie ich meinen Hansi kenne, hat er Heimweh. Ja, sehen Sie. Oh, ich danke Ihnen. Bitte sehr. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Das war eine sehr aufgeregte Dame, nicht? Ja, schauen Sie, Herr Professor, wenn so einer der Vogel auskommt, dann kriegt sie erst recht einen, nicht wahr? Und Föhn haben wir ja auch nicht, aber ich möchte nicht stören. Ich sehe, Sie treffen da Vorbereitungen für eine sehr umfangreiche Zeitungslektüre. Müssen Sie die Zeitungen alle lesen? Alle, ja. Ja, für mich war das nichts. Aber einer hilft vielleicht gegen den Föhn. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Auf Wiedersehen, Herr Aufseher. Der Professor schlägt eine Zeitung auf und beginnt zu lesen. Ich wüsste mir was Besseres, wär nicht so verschroben. Wir Zeitungen lesen am Monopteros drum. Zunächst einfach nix da in Gegend neu schauen. Die Kirchtürm da drüben und die Bäume in die Auen. Mei, dem seine Augen sind heut ihr nicht die besten gewesen. Was bleibt ihm schon übrig, als wir Zeitungen lesen? Und noch schöner wär's heut, ich wär nicht allein. Eine Blonde, eine Braune und eine Schwarze könnt sein. Ein wenig zusammenrücken, so dass man sich spürt. Und spannt, wie's bei ihr und der Mieder sich rührt. Mei, den, wenn ich anschau, da ist gewiss nie ohne dabei gewesen. Was bleibt ihm schon übrig, heus wir Zeitungen lesen. Barbara Reschreiter tritt auf. Typ einer jüngeren Haushälterin mit großer Markttasche. Sie hat gerade eingekauft. Sie ist sehr neugierig, sehr redselig und durch nichts zu erschüttern. Sie, Herr Lams, ist da noch frei. Bitte. Barbara setzt sich. Sie mustert den Professor sehr neugierig. Ihnen gefällt das Platz wahrscheinlich so auch sehr gern, ja? Ja? Nein, es ist auch sehr schön hier. Jedes Mal, wenn ich zum Einkaufen gehe, da raus die hier auf den Schnauferl. Es ist so romantisch hier, finden Sie nicht auch? Und die schönen Ausblicke. Da die Theatinerkirche mit den vielen Verzierungen. Und da unten der Reitensgrat. Sehr fesch, ne? Neulich ist eine runtergefallen, da ist sogar die Sanität gekommen, Knöchelbruch. Ja, Knöchelbruch ist sogar in der Zeitung gestanden. So, so. Ja, es war kompliziert. Eine Baroness von Dingsheim, neuen Namen habe ich vergessen. Aber was musste ich erreichen? Die Name runtergefallen von einem Gaul auf der Oktoberwiesen beim Karussellfahren als Kind. Ist mir aber nichts passiert. Naja, Kinder haben ja den Schutzengel. Ja, möglich. Den Herrn Teurer kennen Sie nicht? Nein, den kenne ich nicht. Weil Sie ihm aufs Haar gleich sind. Verwandt sind Sie auch nicht mit ihm? Ich bin nicht von hier. Ah, drum. Sonst wären Sie sicher mit ihm verwandt. Er ist vom Finanzamt. Naja, das ist natürlich keine besondere Empfehlung, aber schließlich, einen Beruf muss ja schließlich jeder Mensch haben, nicht? Ist nicht wahr? Auf was haben denn Sie gelernt? Ich bin Privatgelehrter. Oh, ist auch was. Ich sage immer, jeder Mensch muss wissen, wo er hingehört. Ich bin Haushälterin, eine bessere. In der Lotzbergstraße bei einem alleinstehenden Herrn, pensionierter Amtsgerichtsrat, ach, der hat so schöne Kakteen. Allerdings auch den Ischias. Sehr schmerzhaft, wissen Sie. Und ein Heilmittel gibt es heutzutage auch noch kein richtiges dagegen, beziehungsweise dafür, sagen Sie. Naja, vielleicht jetzt bei der Atommeilerei, dass auf was draufkommen. Mein Gott, zuzutrauen ist den Studierten ja überhaupt schon alles. Bloß eine praktische Spülmaschine erfinden sie nicht oder irgendwas gegen die anbrennende Milch. Denken sie doch bloß an die Lasterstraßen da durch den englischen Garten. Mein Gott, da wird geschrien und gestritten und ein dafür und ein dagegen. Das wäre doch alles gar nicht not. Sollen sie es doch unten durchführen, nicht so als Unterflappern, nicht? Das wäre doch ganz einfach, dann würden die Fußgänger nicht mehr überfahren und die Automobile einfach übergangen. Naja, aber unsereins wird ja nicht gefragt. Ne? Dabei sind wir auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Gehören die Zeitungen alle Ihnen? Jawohl. Und Sie lesen sie auch wirklich? Ja, wenn Sie mich nicht immer stören würden. Oh, beileibe nicht. Von mir aus, da können Sie lesen, so viel Sie wollen, das geniert mich gar nicht. Aber es kann doch nicht in jeder Zeitung was anderes drinstehen. Ach, ganz so viel ist doch in der Welt gar nicht los. Ah, da werden doch die das meiste erfinden, ne? Na, aber das ist wahrscheinlich die Pressefreiheit. Ach, ich überlege überhaupt immer, schreiben die Zeitungen, weil so viel passiert, oder passiert so viel, weil es die Zeitungen schreiben? Haben das eigentlich Sie herausgebracht? Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht herausgebracht. Naja, es hätte ja sein können, dass Sie sich darüber Gedanken gemacht haben wie ich. Sie machen sich keinen Eindruck, auf was ich alles komme, besonders beim Kartoffelschälen meistens. Dabei lese ich nur die Abendzeitung und das Bild, denn alles, was die Bildung angeht, das liegt mir sehr am Herzen. Und da ist man bestens... Und da ist man ja auch bestens informiert, nicht? Finden Sie nicht auch? Kurz, spannend und umfassend intim. Als ob Sie es riechen täten, was man lesen möchte. Ist nicht so? Und dann die Sprache, die ist meistens sehr bedeutend und dichterisch. Schauen Sie besonders bei den Überschriften. Kind fällt ins Bierglas, Student mit Stich. Oder der Blick der Mutter. Oder gutes Geld am falschen Örtchen. Da ist man doch gleich im Bilde. Glauben Sie übrigens an das Phantom? Ich natürlich nicht. Aber es hat schon was für sich, schon die Figur allein so. Also die Rittlinger vom Milchladen, die sagt immer bei der Hochzeit, da hätte ihr Seliger genauso ausgeschaut, aber die hat ja eine unmäßig ausschweifende Fantasie. Wissen Sie, eigentlich möchte ich jetzt so gerne in Monte Carlo sein. Rainer und Grazie. Wie das schon klingt. Na, das haben sie doch wirklich gut arrangiert. Kaum gibt England in der Beziehung nichts mehr her, schon geht's da unten an. Und dabei ist es heutzutage gar nicht so leicht, ein fürstliches Brautpaar aufzutreiben bei diesem Überhandnehmen der Republiken, nicht? Ich war auch schon mal verlobt. Mit einem Fußballer. Ach, der hat ein wundervolles Schussbein gehabt. Und er hat immer von der Weltmeisterschaft geträumt, auch hernach, wie schon ausgeträumt war. Ja, das war mir dann doch zu unsicher. Wissen Sie, das Wunder von Bern allein, das ist ja doch keine solide Grundlage für eine Frau wie für mich, meinen Sie nicht auch? Also ich möchte doch jetzt wirklich gebeten haben. Nein, also das ist wirklich unglaublich, Herrn Sie. Also genau wie der Herr Theurer, wenn er sich über was aufregt, das muss ihm sagen. Das wird ihm freuen. Sagen Sie mal, können Sie denn nicht wenigstens einen Augenblick ruhig sein? Na, äußerst schwer. Ich bin nämlich sehr mitteilsam. Ich habe überhaupt keine Geheimnisse. Ich bin ein offenes Buch zu allen Menschen. Was ich weiß, das sollen die anderen auch wissen. Wissen Sie, die Menschen sollten überhaupt viel mehr voneinander wissen. Das ist mein Grundsatz. Mein Herr Amtsgerichtsrat, der sagt alle, weil ich wäre eine kontaktfreundliche Person. Das ist eigentlich sehr schön ausgedrückt. Finden Sie mich da? Also ich habe den Eindruck, Sie sind schwermütig. Kommen Sie zu wenig an die frische Luft? Oder haben Sie ein Morgengeschwür? Ja, wissen Sie, sowas wirkt sich oft sehr seelisch aus. Bei uns der Herr Nickel im Parterre, ich sage Ihnen, der ist so melancholisch, den freut überhaupt nichts mehr auf der Welt. Ich bin nicht schwermütig, ich habe Kopfschmerzen und ich möchte endlich mal meine Ruhe haben. Ja, dann müssen Sie sofort zum Lesen aufhören und ganz ruhig da sitzen und gar nichts tun. Da herum haben Sie doch die schönste Ruhe, da stört Sie nichts. Aber Sie stören mich doch unbedingt. Ich? Jawohl, Sie! Das wäre das Neueste. Na, mit was denn? Na, mit Ihrem ewigen Geplapper. Das Geplapper? Na, mich trifft der Schlag. Meine wohlbedachten Äußerungen? Sie, wenn in Ihren Zeitungen da nur ein Bruchteil von dem drinstehen täte, was ich sage, da könnten Sie sich ja gratulieren. Sie, ich habe mich mit Ihnen überhaupt nur beschäftigt, weil Sie dem Herrn Theurer so ähnlich sehen. Denn ich bin ja die gutmütigste Person auf der Welt. Sie, von Ihnen lasse ich mich nicht zu scharfen Worten hinreißen. Nein, das passiert mir nicht. Der Herr Theurer, der hat sogar gesagt, ich könnte dem einen Vermittlungsausschuss zur höchsten Zierde gereichen und Sie hier ausgerechnet beim Monoptros laut werden. Na, mein lieber Herr, das wäre direkt eine Kulturschande. So was Unmögliches gibt es gar nicht, das mich dazu hinreißen könnte. Wie man sich im englischen Garten aufzuführen hat, das weiß ich, auch wenn ich nicht von München stamme, sondern von Wien. Aber ich bin länger hier und intensiver und ich lasse mich auch von Ihnen, lass mir auch wenn Sie Ihrem ungezügelten Temperament so viel Platz geben, dass eine einfache Haushälterin wie der letzte Dreck in nächstbeste Ecke kehrt würde, wenn sie sich nicht bis zur letzten Dings zur Wehr setzen könnte und solchen unsicheren Figuren mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könnte, wo sie hingehören, nämlich dorthin, wo Typen wie sie überall hingehören, nämlich an einen Ort, den es gar nicht gibt, weil jeder Ort für sie viel zu schade wäre und weil sie folgendermaßen nirgendwo hingehören, als ins Nichts, damit sie es wissen. Also Sie und der Föhn, das wäre mein Tod! Das hätte er gleich sagen müssen, das mit dem Föhn. Deswegen hätte er nicht flüchten müssen. Mein Gott, der Föhn, der entschuldigt viel. Sogar das schlechte Einschenken. In unsere Münchner Stadt mit Haut und Haar verliebt sein, das ist kein Wunder und passiert sehr oft. Du kannst von hier sein und du kannst von weiter her sein. Das ist ganz gleich, es packt dich unverhofft. Geh bloß die Ludwigstraße entlang, schon hat's die gerissen. Beim alten Bäder wächst dann die Gefahr. Die Isar rauscht und schon spürst du tief drin den Gewissen, den süßen Schmerz und jetzt wird alles klar. Du bist verliebt in München über beide Ohren und schwörst ihm Treue bis zum selgen End. Nur eines hast du nicht bedacht, als du geschworen. Und dieses kommt direkt vom Firmament. Das ist der Föhn, der Wind von schönen Zügen. Er kommt vom Wetterstein herab. Er lässt die stärksten Männer gleich ermüden. Und auch die Frauen bringt er fast ins Grab. Er lässt die Nerven bis zum Grunde zittern. Er bohrt im Kopf und im Verstand. Die schönsten Angesichter, sie zerglittern. Die ganze Menschheit wird ein Volk von Leichen bittern. Das macht der Föhn am Isarstrand. Das macht der Föhn am Isarstrand. Zwar gibt es etliche, die samt das Innet spüren. Sie tun ganz aufgekratzt und quietschvergnügt und so, als wären sie Nibelungen und Walküren. Wer's glaubt, wird selig und wer angibt, lügt. Der größte Teil der Menschheit ist verdammt zum Leiden. Sobald Italien schickt die warme Luft, da gibt's keinen Unterschied, ob Christen oder Heiden. Man sehnt sich direkt nach der toten Gruft. Die Ludwigstraße mitsamt den grünen Isarwellen, das Hofbräuhaus der alte Petersdom, die helfen gar nichts mehr, sogar die Starkbierquellen versagen dann, in allem sitzt der Wurm. Es ist der Föhn, der Wind vom schönen Süden, er kommt vom Wetterstein herab. Er lässt die stärksten Männer gleich ermüden und auch die Frauen bringt er fast ins Grab. Er lässt die Nerven bis zum Grund erzittern. Er bohrt im Kopf und im Verstand. Die schönsten Angesichter, sie zerglittern. Die ganze Menschheit wird ein Volk von Leichen bittern. Das macht der Föhn am Isarstrand. Das macht der Föhn am Isarstrand. Thank you. ich habe ihn auch. Sie haben mir den besten Rat gegeben. Er war wirklich zu Hause. Der Föhn? Mein Vogel. Also. Er war gar nicht fort. Geh. Er hatte sich im Badezimmer verborgen. So. Hinter meinem Handtuch. Hinter meinem Geschmack hat zwar Kanarienvogel. Jetzt rollt er wieder. Ja, aber bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Herzlichen Dank. Ja, das möchte ich Ihnen auch sagen. Herzlichen Dank, weil Sie so brav und so geduldig waren, in dem, dass uns auch einige Vögel ausgekommen sind, die wir mit Ihrer gütigen Mithilfe wieder eingefangen haben, sodass Sie in Zukunft keinen Schaden mehr anrichten können. Und deshalb kam ich zu Ihnen. Denn Feierabend wird jetzt gemacht. Zwar bloß von mir und von Ihnen. Der Monopterus aber, der wacht. Denn wenn da erster Mond hoch am Himmel drum wohnt, dann gibt's meist die glücklichsten Stunden. Und schon oft wie im Traum und man möcht's gar nicht glauben, haben zwei dort die Seligkeit gefunden. Der Bayerische Rundfunk brachte einen Münchner Bilderbogen. Der Monopteros von Alois Johannes Lippe. Es wirkten mit Liesel Karlstadt, Irene Kohl, Thea Eichbichler, Barbara Galauner, Michel Lang, Heinz-Leo Fischer, Franz Fröhlich, Peter Tim Schaufuß, Heinrich Hauser, Fred Kallmann, Horst Reichel, die Isar-Spatzen und die Kapelle Max Krieger. Musik Winfried Zillig, Regie Alois Johannes Lippe.